Sobald in Deutschland die Diskussion über Jugendschutz und Computerspiele eine Neuauflage erlebt, kommt es zu einer wundersamen Vermehrung der Experten. Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware wehrte sich diese Woche gegen den Vorwurf, die Alterskennzeichnung von Computerspielen durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle OSK greife zu kurz. Diesen Vorwurf erhob bereits vor einem Jahr der ehemalige Justizminister von Niedersachsen, Christian Pfeiffer, in einer Predigt beim Festgottesdienst der Weststadtgemeinde Braunschweig mit dem Titel »Du sollst nicht töten«. Ich empfehle hierfür eine einfache Grundregel. Spiele, bei denen das Begehen eines Verbrechens belohnt wird, in denen es also Punkte dafür gibt, dass man raubt, erpresst, vergewaltigt oder tötet, dürfen nicht durch Werbung angepriesen und offen im Handel angeboten werden. Was ein Verbrechen ist, sagt wiederum das Strafrecht. Christian Pfeiffer, Vorstand des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, ist Mitautor eines Berichts, der vor ein paar Tagen in Form einer Zusammenfassung der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Titel: Alterseinstufung von Computerspielen durch die OSK. Im Ergebnis sind von den 62 mit OSK-Alterskennzeichnung versehenen Spielen nach unserer Einschätzung nur 22 angemessen eingestuft worden. Bei 17 haben wir Zweifel an der Alterseinstufung. Bei 23 halten wir sie für nicht angemessen. Um welche Spiele es sich dabei handelt und nach welchen Kriterien bewertet wurde, geht aus dem veröffentlichten Zwischenbericht nicht hervor. Das kritisiert auch Olaf Wolters, Geschäftsführer vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V., kurz BIU. Nach unserer Kenntnis hat er auch nicht mit den Gutachtern der OSK gesprochen und auch nicht mit den Gutachtern der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Insofern messen wir diesem Forschungsbericht natürlich nur eingeschränkten wissenschaftlichen Wert zu. Wir glauben, dass hier die Motive eher im politischen Bereich liegen und appellieren natürlich an Herrn Pfeiffer, dann auch die Grundlagen offenzulegen und insbesondere auch den Dialog zu suchen mit denjenigen, die im Bereich Alterskennzeichen schon wesentlich länger als er tätig sind, nämlich hier die Gutachter der OSK und der BPJM. Und wenn er der Ansicht ist, dass deren Kriterien nicht zutreffend sind, dann würde es uns schon interessieren, warum das so ist, und auch würden uns da die wissenschaftlichen Grundlagen natürlich interessieren. Der Verband Interaktive Unterhaltungssoftware wehrt sich des Weiteren gegen die im Bericht des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen getroffene und nicht belegte Aussage, Interaktivität fördere die Gewaltbereitschaft. Es gibt aber auch Gegenthesen, und da gibt es aktuell halt eine Studie vom British Board of Film Classification, also der staatlichen Institution für Filme in Großbritannien. Die haben das untersucht und geschaut, ob das tatsächlich so ist. Und die sind zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass Filme viel mehr emotionalisieren und der Zuschauer wesentlich stärker sich mit dem, was er sieht, identifiziert, als das beim Spiel ist. Beim Spiel ist es eher so, dass der Spieler zwar interagiert, aber gar nicht so sehr wahrnimmt, in welcher Umgebung er interagiert. Ihm geht es eher um die Spielmechanik. Im europäischen Vergleich hat Deutschland bereits seit 2003 die strengsten Jugendschutzbestimmungen für Computerspiele. Aus der freiwilligen Selbstkontrolle, zu der sich die Unterhaltungssoftwarebranche 1994 verpflichtet hat, wurde 2003 eine verpflichtende Kennzeichnung, die von den Bundesländern überwacht wird. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien erstellt Listen von indizierten Spielen, die nur an Erwachsene abgegeben werden dürfen, und es gibt im Strafgesetzbuch den Paragraphen 131, der verherrlichende und verharmlosende Darstellung von Gewalt unter Strafe stellt. Andere Staaten kommen mit weit weniger drastischen Maßnahmen aus. 16 europäische Staaten vertrauen auf PEGI, eine Abkürzung für Pan-European Game Information. Die Alterskennzeichnung erfolgt in diesen Ländern freiwillig. Sie dient der Orientierung und ist weder Gesetz noch Verbot. Überraschend ist die Diskussion auch deswegen, weil sich in den letzten Jahren vermehrt Pädagogen der Meinung angeschlossen haben, dass das Spielen am Computer durchaus positive Auswirkungen hat. Es fördert Kreativität, Selbstdisziplin, Gedächtnisfähigkeit und steigert die soziale Kompetenz.